Jeder Tag ist fremde Landschaft, die du nie zuvor gesehen. Grüne Wiesen, steile Hänge und nicht immer leicht zu gehen. Am Morgen trifft dich seine Kühle, Mittagsglut schnürt dir die Kehle zu. Wetter schlagen auf dich nieder, ehe es Abend wird. Wenn der Abend kommt und du liegst bei mir, frisst der Tag seine müden Augen, und auch ich finde Ruhe bei dir. Ein Wasser, das du nie ergründen wirst. Tausendmal tauchst du aufs Neue, wenn du tausendmal auch irrst. Am Ende stehst du wie am Anfang, gerade so mit leeren Händen da. Tausendmal hast du's erfahren, doch die Sehnsucht bleibt. Wenn der Abend kommt und du liegst bei mir, spürst der Tag seine müden Arme. Leeren Händen da. Tausendmal hast du's erfahren, doch die Sehnsucht bleibt. Wenn der Abend kommt und du liegst bei mir, fließt der Tag seine müden Augen, und auch ich